nicht lange dann. Vor in Berlin, vor dem schönen deutschen Reichstagspalast. In dem UFO waren viele geile Wesen drin, die sprangen raus mit einem Satz. Hallo, wir sind 5 Sterne Germania und wir haben gehört, hier ist es nett. Also haben wir uns gedacht, wir bleiben ein paar Tage hier und fliegen dann mit unserem Teil wieder weg. Erst war es ein bisschen komisch, so die Situation, doch dann kamen zwei beherzte Skins. Die sagten, nee, von euren Sternen, da kennen wir gar nichts von, gibt's auch Burger und dagegen links. Burgologe sagt ein Wesen ziemlich schnell, doch dann kam das große Nanu. Denn der ganze Platz war vom Boden gestellt und alle fragten sich, was nun tun. Ein paar Leute holten gleich den Basie raus und andere nahmen sich nen Stuhl. Doch die Wesen holten nur ein kleines Schaltbild raus und meinten uns, bleibt cool. Plötzlich gab es einen Blitz und die Bullen waren weg, bis sagt, mit diesem Trick, da werdet ihr berühmt. Doch die Wesen meinten nur, das war doch gar kein Trick, wir haben eure Bullen nach Kreuzberg gebeamt. Natürlich hat das die Geschichte so nie gegeben, denn es wäre ein bisschen blöd. Von wegen UFOs, die einfach durch die Gegend fliegen, an der Hauptstadt landen abgedreht. Trotzdem hab ich die Geschichte so ein bisschen lieb, weil sie mich wieder mal in neue Träume trieb. Und ist kein Mann, ja auch nur ein ferner Stern, hab ich den so scheiße gern.